Wir sehen vor unseren staunenden Augen die Konturen einer neuen Romantik aufsteigen, einer stählernen Romantik, die in dem ehernen Marschtritt der jungen braunen Bataillone der nationalistischen und sozialistischen Freiheitsarmee Deutschlands widerklingt. Eine stählerne Romantik, die uns entgegengrüßt aus den siegumwitterten Symbolen dieser Bewegung, die uns entgegenspringt aus jeder Manifestation des geschriebenen oder gesprochenen Wortes des neuen revolutionär-nationalistischen und sozialistischen Deutschlands. Das zu verkörpern, das dem Volke nahezubringen, nicht nur das, sondern das Volk mit dieser Gewissheit und dieser Gesinnung bis in die letzte Faser zu durchdringen. Die Menschen so lange zu hämmern und zu feilen und zu meißeln, bis sie uns verfallen sind. Das ist eine der Hauptaufgaben des Deutschen Rundfunks, eine der Hauptaufgaben der Sendegesellschaft, die Sie zu betreuen haben. Der Nationalismus, den wir pflegen, ist etwas ganz Neues, etwas Modernes, etwas, das gar nichts mehr mit der muffigen Intoleranz des bürgerlichen Patriotismus der Hochkriegszeit zu tun hat. Wir fühlen uns heute als die modernsten Menschen, die in Deutschland, ja die in ganz Europa leben. Wir sind der Überzeugung, so wie wir unseren Staat bauen, so wird er vorbildhaft und Beispiel geben für den gesamten Kreis der europäischen Kulturnationen einmal sich auswirken. Das mit vorzubereiten, dem Wegweiser, Bahnbrecher zu sein, das ist die Aufgabe des Rundfunks.